Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now we will continue with verse 9 in 1 Corinthians chapter 6. Wir machen mit Vers 9 im 1. Korintherbrief Kapitel 6 weiter. So look, Paul says the following. Paulus sagt also Folgendes. Surely you must know that people who practice evil cannot possess God's kingdom realm. Ihr müsst doch wissen, dass Menschen, die Böses tun, das Reich Gottes nicht besitzen können. Stop being deceived. Hört auf, euch täuschen zu lassen. You know, it's very interesting that I've seen so many different kind of extremes regarding this subject. Es ist sehr interessant, dass ich so viele verschiedene Extreme zu diesem Thema gesehen habe. The people take this Bible verse to say that salvation is based on works. Die Leute nehmen diesen Bibelvers, um zu sagen, dass die Errettung auf Werken beruht. Ah, if you still commit a sin, then you are not going to heaven, you're going to hell. Ach, wenn du noch eine Sünde begehst, kommst du nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. But look, Paul first of all is not talking about heaven or hell. Paulus redet hier nicht von Himmel oder Hölle. Talking about the kingdom. Er redet über das Reich Gottes. Now, the kingdom, I believe, it has various applications. Ich glaube, das Reich Gottes hat verschiedene Dimensionen. And Jesus talked about that. Jesus hat darüber gesprochen. Jesus said, the kingdom is within us. Er sagte, das Reich Gottes ist in uns. The kingdom is near us. Das Reich Gottes ist uns nahe. The kingdom is around us. Das Reich Gottes ist um uns herum. So, when the Bible talks about the kingdom of God, what's important to understand is this. Wenn die Bibel also über das Reich Gottes spricht, ist es wichtig, Folgendes zu verstehen. The kingdom is where Jesus Christ reigns. He is the king of the kingdom. Das Reich ist dort, wo Jesus Christus regiert. Er ist der König des Reiches. But there will be a final expression of God's kingdom, which will be the millennium. Aber es wird einen finalen Ausdruck des Reiches Gottes geben, nämlich das Millennium. So I believe that here in this context is actually talking about the millennium. Ich glaube, dass Paulus in diesem Zusammenhang tatsächlich über das Millennium spricht. So Paul is not saying that if you still do this kind of sins, you're going to hell. Er sagt nicht, dass du in die Hölle kommst, wenn du diese Art von Sünden weiterhin begehst. Although it makes no sense for any Christian to practice any kind of sin. Obwohl es für Christen überhaupt keinen Sinn macht, irgendeine Art von Sünde zu tun. But Paul is saying, if you think that you can actually possess the kingdom of God and living like this, you're deceiving yourself. Paulus sagt, dass du dich selbst betrügst, wenn du glaubst, dass du das Reich Gottes besitzen kannst, wenn du so lebst. So we need to understand that we want to rule and reign with Jesus Christ. Wir müssen also verstehen, dass wir mit Jesus Christus herrschen und regieren werden. And how can you rule with Jesus who came to destroy sin if you practice and live in sin? That doesn't even make sense. Wie kannst du mit Jesus herrschen, der gekommen ist, um die Sünde zu vernichten, wenn du in der Sünde lebst und sie praktizierst? Das macht keinen Sinn. You know, many things in the Bible are very logical. Viele Dinge in der Bibel sind sehr logisch. Sometimes I said, if Christians would use a little bit common sense, they could have never been so deceived by religion. Manchmal sage ich, wenn Christen ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzt hätten, wären sie nie so von der Religion getäuscht worden. I've met a lot of non-believers who shake their heads at the stuff that some Christians believe. Ich habe viele Nichtgläubige getroffen, die über das, was manche Christen glauben, den Kopf schütteln. And sometimes I wonder if that's what Jesus meant when he said that the sons of this world are wiser than the sons of the kingdom. Manchmal frage ich mich, ob Jesus das gemeint hat, als er sagte, dass die Söhne dieser Welt weiser sind als die Söhne des Reiches Gottes. So if you continue to live in all these sins that are described, how does it even fit that you can possess the kingdom? It doesn't fit. Wenn du also weiterhin in all den beschriebenen Sünden lebst, wie passt es dann zusammen, dass du das Reich Gottes besitzen kannst? Das passt nicht. Now I understand. Ich verstehe. Not saying it's the truth, it's just saying what I understand. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, ich sage nur, wie ich es verstehe. I understand that heaven you go by what Jesus did, but in the kingdom you reign by what you did. Ich verstehe, dass man in den Himmel aufgrund dessen kommt, was Jesus getan hat, aber im Reich Gottes regierst du aufgrund dessen, was du getan hast. You see, salvation is a free gift. Die Errettung ist ein kostenloses Geschenk. But Jesus allows those to rule with him in the millennium, those who've proven themselves faithful. Jesus lässt diejenigen mit ihm im Millennium regieren, die sich als treu erwiesen haben. Would you hand over your business to somebody who you know is not faithful with it? Würdest du dein Geschäft jemandem überlassen, von dem du weißt, dass er nicht treu ist? Of course not. Natürlich nicht. So, look what he continues to say. Schau, was Paulus weiter sagt. People who continue to engage in sexual immorality, idolatry, adultery, sexual perversion, homosexuality. Menschen, die weiterhin sexuelle Unmoral, Götzendienst, Ehebruch, sexuelle Perversion, Homosexualität, Fraud, Greed, Drunkenness, Verbal Abuse or Extortion, Betrug, Habgier, Trunkenheit, Missbrauch oder Erpressung betreiben. These will not inherit God's kingdom realm. Diese werden das Königreich Gottes nicht erben. So, from my understanding, this speaks about the kingdom of God, the millennium, where we will reign with him. Nach meinem Verständnis geht es hier also um das Reich Gottes, das Millennium, in dem wir mit ihm regieren werden. It's a kingdom where there is no sin. Es ist ein Reich, in dem es keine Sünde gibt. Where there is no evil. Und nichts Böses. So, Paul is not saying that you are overtaken by some of those things. Paulus sagt nicht, dass du von einigen dieser Dinge überwältigt wirst. No. Nein. In Galatians 6, he's very clear. If we are overtaken by a sin, then we, the body of Christ, should restore those people. Nein. In Galater 6 sagt ganz klar, wenn wir von der Sünde überwältigt werden, dann sollen wir, der Leib Christi, diese Menschen wiederherstellen. But here it talks about those who consciously, deliberately, by choice, know what they do wrong and they're not going to leave it. Aber hier redet von denen, die bewusst und aus freien Stücken wissen, was sie falsch machen und nicht davon ablassen. And he's writing to the Christians. Schreibt an Christen. Now remember the context. It's still the same as in the previous chapter. Denk daran, dass der Kontext immer noch derselbe ist wie im vorherigen Kapitel. They were proud that a guy had in a continuous had a continuous sexual relationship with the wife of his own father. Sie waren stolz darauf, dass ein Mann eine ständige sexuelle Beziehung mit der Frau seines eigenen Vaters hatte. There's another reason why I don't believe this talks about losing your salvation, but about losing to reign with Jesus in his kingdom. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich glaube, dass es hier nicht darum geht, das Heil, sondern die Herrschaft mit Jesus in seinem Reich zu verlieren. Because remember what we learned before. Erinnere dich daran, was wir zuvor gelernt haben. Paul said, hand him over to Satan for the destruction of the body, but the salvation of his life. Paulus sagte, übergebt ihn dem Satan, damit seinen Leib verderbe, aber sein Leben gerettet werde. So Paul is saying those who live like this, they're still going to heaven. Paulus sagt also, dass diejenigen, die so leben, trotzdem in den Himmel kommen. Because if nothing else helps, then they have to leave this life prematurely. Denn wenn nichts anderes hilft und man vorzeitig aus diesem Leben gehen muss, you can't lose your salvation, but you can walk away from it. Kann man sein Heil nicht verlieren, aber man kann davon weggehen. But God is saying that he's looking for those who reign with him and they've shown themselves faithful. Aber Gott sagt, dass nach denen Ausschau hält, die mit ihm regieren werden, die sich als treu erwiesen haben. So what did the church do? Was tut die Gemeinde also? We throw out and crucify and stone the ones who've been overtaken by a sin. Wir haben diejenigen, die von einer Sünde überwältigt wurden, hinausgeworfen, gekreuzigt und gesteinigt. Instead of restoring them. Anstatt sie wiederherzustellen. And those who continue to live in these things, those we allow in our midst. Und diejenigen, die ständig in diesen Dingen leben, die dulden wir in unserer Mitte. A little of hypocrisy there, I think. Das ist ein bisschen heuchlerisch, finde ich. See you next time. Bis zum nächsten Mal.